Alarm ruft. Das finde ich ja nett. Na, wenn du mich so fragst, ja, ich komm aus dem Bett. Nee, du, mir geht es super. Ich fühle mich so wohl. Ach nee, das mit Veronika. Aus vorbei und leb wohl. Du, den Job bei der Bank, den bin ich jetzt los. Ach, ich war zu oft krank. Wie, was hab ich denn bloß? Du, ich hab da so Depris, die quält mich immer zu. Es fühlt sich an wie ein Hundeschiss und dann die Angst ab und zu. Nein, ich brauch keine Ärzte, die kennen sich mit mir nicht aus. Nein, bei denen krieg ich Krätze, ich bleib lieber zu Haus. Du, echt, mir geht es gut. Mach dir mal keine Sorgen, mir steht der Tod eben gut. Ja, tschüss dann, bis